Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Heute geht es um, ja, wie soll ich das nennen, um galaktisches Wetter. Es geht um das Wetter in der Galaxis, also eigentlich um das Wetter über der Galaxis gewissermaßen. Es geht um die Frage, was ist die galaktische Fontäne? Es gibt nämlich tatsächlich sowas wie eine galaktische Fontäne. Das heißt, da fliegt irgendwo Material raus und fällt an einer anderen Ecke wieder runter. Und das ist so wichtig für unsere Existenz, dass ich mir gedacht habe, darüber sollten wir eine Sendung machen. Jetzt ist es ja so, nehmen wir mal an, es ist abends. Ja? Wir gucken also an den Himmel hoch und sehen, wie die Sterne stehen, der Mond. Gut, wenn man lang genug draußen ist, sieht man, wie der Mond sich über den Himmel bewegt. Mhm. Wenn man ganz besonders gute Sicht hat und lange genug wartet und genau weiß, aha, einer dieser Punkte ist gar kein Stern, sondern ein Planet, dann sieht man vielleicht sogar einen Planeten am Himmel wandern. Aber das ist nur ganz, ganz selten, da muss man auch sehr, sehr lange hingucken. Also die Bewegungen am Himmel, die scheinen eher nicht vorhanden zu sein. Erst die Astronomen mit ihren Instrumenten können einem sagen, aha, da oben tut sich was. Das ist auch kein Wunder. Die Entfernungen sind ja so gewaltig, dass selbst wenn sich da ein Stern mit Kilometer pro Sekunde bewegt, bis der sich mal irgendwie verändert hat, da ist mehr als ein Menschenleben vergangen. Nicht? Also wenn man sich das mal überlegt, ja, bis zum Mond sind es 400.000 Kilometer, da braucht das Licht eine Sekunde, bis zur Sonne sind es 8 Lichtminuten, braucht das Licht 8 Minuten, bis zum nächsten Stern sind schon Lichtjahre. Und wenn wir also irgendwie an den Rand der Milchstraße gucken, dann haben wir schon Distanzen von mehreren 10.000 bis 20.000 Lichtjahren vor uns. Und dass wir da natürlich Phänomene nicht direkt beobachten können, die sich also ganz schnell sich verändern, das ist ja völlig klar. Es gibt zwar hier und da schon mal ein Phänomen am Himmel, wo man dann tatsächlich mal was beobachten kann, also nicht direkt mit den Augen oder mit dem Feldstecher, sondern mit Teleskopen oder mit Spektrographen. Da gibt es zum Beispiel Ausbrüche auf der Sonne. Ne? Da geht es richtig raus, das spritzt, das heiße Plasma spritzt da raus und fällt wieder runter, gibt Pulsare. Ja? Da muss man aber ein Radioteleskop haben, dann sieht man also schon mal Perioden von bis runter von einer Millisekunde als einer tausendsten Sekunde. Es gibt diese Prozesse, dass sich ein Spektrum, also die Leuchtkraft von einem Körper oder das Spektrum verändert, das ist alles, ist okay. Aber de facto für uns Menschen ist das Universum im Wesentlichen offenbar ein ganz ruhiger, ja relativ ruhiger Platz. Kann ich nur sagen, Gott sei Dank, dass es so ist. Denn wenn wir jetzt zum Beispiel in der Nähe von irgendeinem Pulsar existieren würden, ein Pulsar ist ja ein Neutronenstern, entsteht nach der Explosion eines großen Sterns, unter Umständen nicht immer, aber manchmal. Das heißt, wir hätten also, unser Sonnensystem hätte dann die Explosion eines Nachbarsterns überleben müssen. Und dass dem nicht so ist, da werden wir nachher noch gleich drauf kommen. Das ist nämlich eine wichtige Angelegenheit für die Existenz von Leben auf dem Planeten, dass so ein System möglichst in so einer ganz schönen, fast hätte ich gesagt Ökonische, wie sagen wir lieber Kosmonische, sitzen muss, damit also dem Planeten nichts passiert. Das ist ja überhaupt das Interessante an der Situation unseres Sonnensystems, wenn wir noch mal uns kurz vergegenwärtigen, wo liegen wir? Wir haben hier die galaktische Scheibe, ja? Okay. 100.000 Lichtjahre Ausdehnung in der Mitte, in den Zentralbereich, den können wir wegsperren, der ist für uns nicht interessant. Und unsere Sonne ist so 30.000 Lichtjahre davon entfernt. Und in unserer Sonne ist ja fantastisch ruhig, ist ja alles ruhig, alles wunderbar. Wir liegen in so einer schönen lokalen Blase, gibt zwar ein paar Sterne da drin, aber im Wesentlichen ist alles wunderbar ruhig. Es gibt keine Sternentstehungsgebiete in unserer Nähe, ganz fantastisch. Wir bewegen uns auch nicht auf ein Sternentstehungsgebiet zu, es bewegt sich auch kein Sternentstehungsgebiet auf uns zu. Also alles prima. Das ist schon eine sehr magische, fast magische Situation, denn eigentlich ist es so, dass in so einer galaktischen Scheibe sich die Sterne innen drin sehr schnell drehen um das Zentrum herum, ne, und außen sehr langsam. Und dazwischen gibt es ja diese Spiralarme, die wie so ein starrer Arm sich drehen, das heißt, innen die Sterne, die kreuzen die Spiralarme, weil sie sich schneller drehen als die Spiralarme. Außen die werden von den Spiralarmen überholt, weil sie langsamer sind. Und es gibt genau eine Bahn, die genauso, wo ein Stern sich genauso schnell um das Zentrum dreht wie der Spiralarm. Und sie werden lachen. Da sitzt die Sonne. Immer in einem schönen Abstand von dem Spiralarm dreht sie sich. Und was ist an den Spiralarmen los? In den Spiralarmen ist Folgendes los. Sternentstehung. Da entstehen Sterne. Und genau darum geht's. Um die wahnsinnige Sternentstehung in manchen Galaxien. Ich muss das kurz nochmal rekapitulieren. Sie wissen natürlich längst, wovon ich rede, aber ich sage es nochmal für diejenigen, die neu dazugekommen sind. Ein Stern entsteht ja immer dann, wenn eine Gaswolke unter ihrem eigenen Gewicht zusammenfällt. Nicht? So, klar. Und dann ist es so, dass im Laufe des Lebens einer Milchstraße, auch so eine Milchstraße hat ja ein Leben, wird also geboren, relativ früh, vor ungefähr 13 Milliarden Jahren sind die ersten Milchstraßen entstanden, ist es ein gewaltiger Kollaps von einer riesengroßen Gaswolke. Am Anfang ist der Anteil an Gas in einer Milchstraße sehr hoch. Also praktisch nur Gas. Dann entstehen die ersten Sterne. Und dann wird mehr und mehr Gas in Sterne umgewandelt. Viele von den Sternen sterben dann als relativ uninteressante Leichen. Und das heißt, die haben einen ganzen Teil des Gases verschluckt. Die sind einfach weg. Sind dann als Leichen übrig und das war's. Das heißt, im Laufe des Lebens einer Galaxie sinkt der Gasgehalt systematisch ab. Okay, also der Gasgehalt sinkt ab. War auch bei der Milchstraße so. Die hatte früher viel mehr Gas. Heute sind nur noch 10% der sichtbaren Masse ist tatsächlich Gas. Der meiste Teil innerhalb der Milchstraße ist in Sterne umgewandelt worden. Wo wollte ich hin genau? Also, früher war die Sternentstehungsrate deswegen viel, viel höher. Was für eine Konsequenz hat das? Eine hohe Sternentstehungsrate in jungen Galaxien führt dazu, dass nicht nur Sterne entstehen, also kleine knusselige Sterne, die also ein paar Milliarden Jahre ihren Wasserstoff zu Helium verbrennen und dann vergehen. Nee, sondern es entstehen sehr, sehr viele große Sterne, die mit sehr, sehr hoher Effizienz die Metalle, also die schweren Elemente erbrüten und dann, und jetzt kommen wir langsam dahin, wo ich hin will, als Supernova explodieren. Jetzt ist es so, dass so ein Sternentstehungsgebiet ist nicht ein Sternentstehungsgebiet, wo nur ein einziger Stern in der Mitte entsteht und das war's. Nee. In so einem richtig großen Sternentstehungsgebiet, da stehen ja Hunderte, manchmal Tausende von Sternen. Und viele von denen entstehen praktisch, also jetzt mal astronomisch gesprochen, zur gleichen Zeit. Viele von denen. Was hat das für Konsequenzen? Das hat zur Konsequenz, dass natürlich dann auch Supernovae mehr oder weniger gleichzeitig explodieren. Also astronomisch gleichzeitig heißt, sagen wir mal, innerhalb von 10, vielleicht von 100.000 Jahren. Ja. Das heißt, das ist auch der Grund, weshalb ich diese Sendung so angefangen habe, mit diesen ewig langen Zeitskalen. Es dauert ja alles so lange, bis da oben was passiert. Ich meine, 100.000 Jahre ist ja für einen Mensch auch kein Pappenstiel. Ne? Okay, wir haben also jetzt, sagen wir mal, 50 oder 60 Supernovae, die innerhalb von einer relativ kurzen, astronomisch kurzen Zeit explodieren. Was passiert? Fangen wir an. Erste Explosion, bumm. Ja? Die Hüllen von dem Stern drücken das Gas weg. Ja, der hatte schon vorher einen Wind, das heißt, es ist relativ wenig Gas da. Aber was da war, das wird also jetzt auch noch weggedrückt. Sagen wir mal, in der Nachbarschaft, sagen wir mal 10 Lichtjahre davon entfernt, macht der nächste Stern, bumm, ja, 5000 Jahre später. Das heißt, die beiden Fronten, die beiden Explosionsfronten dieser beiden Sterne fangen an, sich zu vereinigen. Und die Hüllen dieser beiden Sterne beginnen sich zu vereinigen und langsam drücken sie raus. Noch eine, können Sie sich vorstellen, es ist wie ein Riesenfeuerwerk. Und jetzt sind wir mit einer galaktischen Scheibe. Also nochmal, wir sind jetzt nur noch in der Scheibe. Was passiert, wenn wir in der Scheibe, mittendrin, die Scheibe ist ungefähr so 300 Lichtjahre dick, wenn jetzt in der Scheibe mehrere dieser Sterne explodieren und das Zeug, wo wird es hingehen? Na klar, wie im richtigen Leben, Weg des geringsten Widerstandes. Der Druck zur Seite ist natürlich höher, also der Druck des Mediums in der Scheibe ist natürlich höher als der Druck des Mediums von oben. Ja, das heißt, die Strömungen werden sich zwar ein bisschen in der Scheibe ausbreiten, aber im Wesentlichen oberhalb und unterhalb der Scheibe in den galaktischen Halo eindringen und dabei, und jetzt wird es fontänenartig, dabei wird natürlich das Material mit einigen 10 bis 100 Kilometer pro Sekunde, manchmal sogar, es gibt sogar einen Fall, M82 ist mal für die Experten, da gibt es einen Superwind, der von mehreren Sternentstehungsgebieten getrieben wird, der läuft, schießt das Gas mit 2000 Kilometer pro Sekunde in den Halo dieser Galaxie. Also, das Gas schießt aus der Scheibe raus. Ist natürlich wahnsinnig heiß, ja klar. Explodierende Sterne sind heiß, das ist heißes Material. Deswegen sieht man auch im Halo der Milchstraße, und deswegen sind wir beim Wetter, wir sind also praktisch außerhalb der Milchstraße hier, sieht man im Halo der Milchstraße Röntgenstrahlung, heißes, sehr heißes Gas, Millionen Grad heiß, dann Ultraviolettlinien, also Gas, was so 100.000 Grad hat. Und was macht Gas, wenn es da oben hinkommt? Das Gas bewegt sich, wird aber jetzt nun ja ständig auch von der Gravitation der Milchstraße wieder angezogen. Wenn man so irgendwann haben wir einen Punkt erreicht, wo das Zeug nicht mehr wegkommt. Und was macht es? Es kühlt sich ab über die Strahlung, die beobachten wir ja. Es kühlt sich ab und regnet wieder runter. Also ein riesengroßes Sternentstehungsgebiet, nicht nur hier, sondern auch da und da und da und da. Und vor allen Dingen auch in der Mitte am Anfang, als die Galaxie ganz am Anfang war, entstanden ja vor allen Dingen Sterne in der Mitte. Ein gewaltiger Kreislauf setzt ein. Ja, und das ist natürlich der Punkt. Dieser gewaltige Kreislauf ist es, du musst jetzt aufpassen, dass ich hier meine Scheibengalaxie nicht kaputt mache, dieser gewaltige Kreislauf ist es, der für unsere Existenz, ja, Sie werden lachen, doch für unsere Existenz ganz wichtig ist. Denn dieser Kreislauf hat dazu geführt, dass die schweren Elemente, die ja in den Sternen erbrütet werden, ja, in der gesamten Milchstraße, in die gesamte Milchstraße verteilt werden. Überall gewaltige Winde, die aus der Scheibe rauskommen und als Wolken, sogenannte Hochgeschwindigkeitswolken, die dann mit bis zu 100 Kilometer pro Sekunde wieder auf die Galaxie zu runterfallen. Und auf diese Art und Weise entsteht ein riesengroßer Materiekreislauf. Ein gewaltiger Kreislauf, der allerdings sich auf Zeitskalen vollzieht von Millionen, 10 Millionen bis 100 Millionen Jahren. Das heißt also, nur dadurch, dass in einer Milchstraße genügend Sterne in einer gewissen Zeitskala entstanden sind, schafft die Milchstraße Bedingungen dafür, dass an einer anderen Stelle ein neuer Stern entsteht, der jetzt aber, und zwar im Gegensatz zu den Sternen der ersten Generation. Übrigens, dazu müssen wir mal eine Sendung machen, Population 3 Sterne. Wenn Sie den Namen demnächst mal irgendwo lesen, Population 3 Sterne sind die ersten Sterne der ersten Generation. Das muss ich jetzt auch mal behandeln. Nach den Jahren können wir uns das mal gönnen, das ist nämlich nicht so einfach. Wobei stehen geblieben, dass also die Sterne der ersten Generation, die nur aus Wasserstoff und Helium bestanden, das sind ja nicht die richtigen. Was wir ja wollen, letztlich immer die Frage danach, gibt es Bedingungen, die angenehm sind für die Entstehung von Leben? Und dafür ist das astrophysikalische Thema galaktische Fontäne eben relevant. Die nächste Generation, nämlich die, die vielleicht hier jetzt gerade entstehen, die haben dann durch diese galaktische Fontäne einen Metallgehalt, einen Gehalt an schweren Elementen, der vielleicht dazu führt, dass dieser Stern Planeten macht. Die ersten Sterne konnten das überhaupt nicht machen. Es war völlig unmöglich, weil die bestanden nur aus Wasserstoff und Helium. Aus Wasserstoff und Helium kann man keine Planeten machen. Man braucht Aluminium, Magnesium, Silizium, Eisen und so weiter und Nickel und so weiter. Das heißt, die Geschwindigkeit, mit der die schweren Elemente in der Milchstraße durchmischt werden durch die galaktische Fontäne, ist entscheidend dafür, ob es ein Ringgebiet gibt, nämlich die galaktische Lebenszone, in denen eben die Metallhäufigkeit hoch genug ist. Ohne diesen Prozess wäre es überhaupt nicht möglich gewesen, dass an irgendeiner Stelle in der Milchstraßenscheibe genügend Metalle da wären. Dann wäre nämlich die Metallhäufigkeit wäre so gering, dass es niemals geklappt hätte, dass um einen Stern herum Planeten entstehen. Das muss man sich mal überlegen. Das heißt, dieser ganze Prozess, den wir heute also nur, sagen wir mal, in seinen groben Zügen verstehen, ist letztlich die Ursache davor, dass mindestens bei einem Stern, den wir Sonne nennen, es zu Leben gekommen ist. Das heißt aber auch, dass dieser ganze Kreislauf ist praktisch sowas wie ein kosmisches Recycling. Hier kommt nichts weg. Im Universum kommt überhaupt nichts weg. Es wird immer neu verbraucht und neu verwendet. Also nochmal, die Frage nach der galaktischen Fontäne ist eine Frage nach den Vermischungsmechanismen in einer Milchstraße. Eine Milchstraße ist nicht nur so eine strahlende Scheibe, die nett aufgebaut ist, in der Mitte schön rund und dann die Spiralarme drumherum, sondern eine Milchstraße ist ein Drehimpulstransportmechanismus. Denn das Gas transportiert eben einen Teil der Drehenergie weg. Auf diese Art und Weise entstehen ständig neue Wolken, in denen immer wieder neue Sterne entstehen, von denen teilweise eben einige explodieren und diesen riesengroßen Materiekreislauf antreiben, dessen Endresultat zumindest vor 4,5 Milliarden Jahren an der Stelle, an der wir heute leben, nämlich im Sonnensystem, das Resultat war, dass da ein Stern entsteht, der um sich herum tatsächlich hat Planeten bilden können. Andere Sterne mit weniger schweren Elementen sind nicht in der Lage, Planeten zu bilden. Das heißt, wir verdanken dem Wetter, also dem herunterfallenden interstellaren Gas, was mal vor Jahrmilliarden in den Halo unserer Milchstraße hineingeblasen worden ist, verdanken wir unsere Existenz. Das ist tatsächlich so. Und mir fällt dazu ein, ich habe mir einen wunderbaren Satz aufgeschrieben, muss ich Ihnen noch unbedingt sagen. Wir sind die Bewohner einer Unendlichkeit ohne Pforten, aus der nichts verschwindet, in der sich alles zerstreut, aber nichts, wirklich gar nichts verloren geht.